Live. DJ Session mit Lovra. Hey, hey, Sektor, ihr hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von Dimitri Vegas und Like Mike. Und hier geht es weiter mit Lovra aus unserem 1 Live DJ Session Resident Team. Viel Spaß jetzt mit 60 Minuten in the Mix. Vorne mit Lovra. Mm-hmm. Den Track hat euch gerade unsere Resident DJ Lovra gespielt. Weiter geht's in dem Set mit Pull Down von Volcoda. Viel Spaß damit. We'll be right back. Precious spot, it's undeniable, you know what? joint knocks like what jones ripping microphones to the point throw pull up your door set it up get this vibe blown ladies and now you know I like your snap I want your cooperation right now fella don't dance cause they don't know how all the ladies in the house say ah to the brothers on the low if you're getting that dough and every once in a while you take a sip of the mo say ho nobody's front and got you jumping like a shot of glass on the block or something. So keep it bumping. Nobody leave it to the wrong. Cause what is wrong, we gon' be into the break of dawn. So yes, yes, y'all, yes, this y'all. Is a player's ball. If you a true player, get the money's off the wall. It's ball. My flex stays hard to go. So what the hell you come in here for? What's up, design? I'ma take you high to blood by the park side. I'll be the loudest on the flight. Who's the next line? Let's get messy. The lad keeps shine when he rhyme. Every time, but the method best. Nobody's feeling. No shot, feeling. Party line, my whole crew top. Feeling, feeling. Every time he's in the house. A-plus, no doubt, good boy. Session und wir hören hier gerade unsere Resident DJ Lovra. Als nächstes hat sie für euch Paperwork von Audi Bullies und TCTS im Pack. Checkt das mal aus. Yeah, we got the paperwork going hard, yeah, make it hard. Yeah, we got the paperwork, yeah, we got the paperwork going hard, yeah, make it hard. Yeah, we got the paperwork, yeah. Yeah. Now make that paperwork. Yeah. Yeah. Now make that paperwork. Paperwork. down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Lovra spielt hier gerade ihr Residence Set in der 1Live-DJ-Session. Was ihr hier eben gehört habt, war ihr Track Bad Habit zusammen mit dem niederländischen DJ Thomas Newson. Und weiter geht's mit ihrem Track Forget the Girl mit Noah Luca. Viel Spaß damit. Hit the core, I'm not even Berlin für euch am Start. Die spielt euch jetzt hier ihren neuen Track Diamonds. Für den hat sie sich mit den beiden Italienern Merck und Luca Resa zusammengetan und rausgekommen ist der perfekte Tech House Track für den Dancefloor. Hört selbst, checkt es mal aus. I'm deeply. Watch if you're smart. die 1 Live DJ Session für diese Woche mit mir, Mock White, unserem Gast-DJ-Duo Dimitri Vegas und Like Mike. Und gerade läuft noch der Resident Mix von unserer Resident DJ Lovra. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das ganz einfach in der 1 Live App machen. Da findet ihr wie immer alle Episoden der DJ Session jederzeit zum Nachhören. Quiero que esa mami nunca pase de moda, ey. Solo por la ciudad, yendo pa' la zona donde siempre se enrola, ey. Baby, quiere volar. Ahora puedo ayudarte, pon el celu aparte. No hay señales en Marte. Tú no tienes maldad, no. Hoy llega el verano, no. Aunque no quieras, no. Vamos a despejarnos. Con esa carita de maldita, tan bonita y bellaquita. Me tiene mal, será el calor. Que le ponga una curita. Mi mente no te quita, porque sos su favorita. Si tiene ganas, grita. Si tu cuerpo solicita lo que te excita. Que ya me tiene enredado. A mí me tiene llorando del placer. Ahora me siento high. Ahora me siento high. Que ya me tiene enredado.